I know the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I hope it's clear that we're all here, and I switch my case, of which I'm certain. Each and every highway, and more, much more to come. I'll do it my ja so kaputt, ist alles schuld auf dieser Erde. Doch jetzt wird alles gut, an deiner Seite gibt's keine Pleite. Und dann, ja dann und wann, kommt dann der Mann oder die Frau deiner Träume. Und dann hältst du dich ran. Ganzes Leben. Ja, und Geld ist mehr, Money wert als ich. Also warte! Fressen allein genügt uns nicht. Auch kein Geschwätz, kein Satz. In diesem sogenannten Land, in dieser sogenannten Stadt, der Druck muss weg. Ein ganzes Leben. Chaos. Geld ist mehr wert als ich. Ach so, warte. Ich fresse allein, genügt uns nicht. Auch kein Geschwätz, mach keinen Satz. In diesem sogenannten Land, in dieser sogenannten Stadt, der Druck muss weg, und uns bleibt er da. Ein ganzes Hagen!